Spürst du, dass du etwas in dir trägst, das anders ist? Eine feine Wahrnehmung für das Unsichtbare, eine Unruhe, die nicht vergeht, eine Sensibilität, die du manchmal selbst nicht verstehst? Vielleicht hast du gedacht, dass das Schwäche ist, zu viel Gefühl oder einfach Verwirrung. Aber was, wenn es genau das Gegenteil ist? Was, wenn all diese Zeichen die Bestätigung sind, dass Gott dich erwählt und gesalbt hat? In 1. Johannes 2,20 steht: Ihr aber habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Diese Salbung ist nicht nur ein vorübergehendes Gefühl, sie ist ein geistliches Zeichen. Es ist die Gegenwart des Heiligen Geistes, der in dir eine Wahrnehmung aktiviert, die die natürliche Welt nicht erklären kann. Wenn du etwas spürst, was andere nicht fühlen, wenn du weinst, wo niemand weint, wenn du Dinge hörst, die viele überhören, dann ist das keine Schwäche. Es ist geistliche Sensibilität. Es ist der Himmel, der in dir die Erde berührt. Die Salbung lässt dich erkennen, bevor du es verstehst. Und selbst wenn du es nicht erklären kannst, weiß dein Herz, wann etwas von Gott ist. Es ist, als würde ein Licht in dir angehen, ein Frieden dein Innerstes erfüllen, eine Gewissheit dich umarmen, ganz ohne Worte. Dadurch werden tiefe Gefühle in dir wach, Geborgenheit, Zugehörigkeit, Sicherheit. All das geschieht, weil du nicht allein bist. Du wurdest ausgesondert. Diese Gedanken sind eine Einladung an dich, aufzuhören, alles zu hinterfragen und stattdessen die Zeichen zu erkennen. Sie sind da. In jedem Gänsehautmoment während der Anbetung, in jeder Träne, die grundlos fällt, in jedem Mal, wenn dein Herz schneller schlägt, ohne ersichtlichen Grund. Der Geist ist da. Und wenn du all das fühlst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du ein Gesalbter Gottes bist. Es gibt etwas in dir, das die Welt nicht begreifen kann, und vielleicht kannst du es selbst nicht erklären, aber tief in deinem Inneren ist diese Gewissheit. Gott hat einen besonderen Plan für dein Leben. Ganz egal, was andere sagen oder was passiert, du spürst tief drinnen, dass im Hintergrund des Himmels etwas Großes für dich vorbereitet wird. Diese Überzeugung kommt nicht aus deiner eigenen Kraft oder deinem Verstand. Sie kommt vom Heiligen Geist. Manchmal hast du das Gefühl, nirgends wirklich hineinzupassen. Orte verändern sich, Menschen kommen und gehen, aber du trägst etwas in dir, das irgendwie nicht in diese Welt passt. Das ist keine Ablehnung. Es ist Absonderung. Es ist Gott, der sagt: Ich habe dich für etwas anderes berufen. Ich habe dich für etwas Meinige geheiligt. Und egal wie sehr du es versuchst, du kannst dieses Gefühl nicht ignorieren. Du hast eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Während andere mit wenig zufrieden sind, willst du mehr. Mehr von seiner Gegenwart. Mehr von seiner Herrlichkeit. Mehr von seinem Willen. Und selbst wenn äußerlich alles gut aussieht, weint dein Herz nach etwas Tieferem. Das ist keine emotionale Leere. Es ist die Salbung, die dich in den geheimen Ort ruft. In dir ist eine Unruhe, ein Schmerz, den niemand sieht, eine Last, die keiner versteht. Und trotzdem gehst du weiter, weil du weißt, dass dieser Schmerz im Geist etwas hervorbringt. Deine Seele ruft nach mehr Nähe zum Vater. Und dieses Rufen ist die Sprache der Gesalbten. Du nimmst Dinge wahr, die andere nicht bemerken. Ein scharfer geistlicher Blick, Sensibilität für die Atmosphäre, Tränen, die plötzlich kommen. All das sind Zeichen. Nein, du bist nicht schwach. Das ist der Geist Gottes, der in dir bestätigt, dass er dich ausgesondert hat. Er zeichnet dich mit Empfindungen, die die Welt nicht versteht. Die Atmosphäre verändert sich, wenn du betest. Menschen spüren etwas anderes, wenn du über Gott sprichst. Das bist nicht du. Es ist seine Gegenwart, die durch dein Leben fließt. Es liegt eine besondere Gnade auf deiner Stimme, auf deinen Worten, auf deinem Verhalten. Und diese Gnade ist der Beweis für die Salbung. Du hast Dinge durchgemacht, die viele nicht ausgehalten hätten. Aber du bist noch da, vielleicht verletzt, aber du stehst. Weil Gott dich im Verborgenen gestärkt hat. Er hat die Wüste zugelassen, aber dich mit geistlichem Manna versorgt. Das ist der Beweis, dass seine Hand immer über dir war. Selbst an den Tagen, an denen alles zusammengebrochen ist, hast du den Glauben nicht verloren. Vielleicht hast du geweint, geschrien, geschwiegen. Aber du hast nicht aufgegeben. Denn in dir brennt ein Feuer, das nicht erlischt. Das ist nicht bloß Willenskraft. Es ist die Salbung. Es ist der Heilige Geist, der dich trägt, selbst wenn du meinst, nicht mehr weiter zu können. Du suchst keinen Applaus, aber du hinterlässt Eindruck. Menschen werden berührt, auch wenn du kein Wort sagst. Dein Leben spricht, deine Hingabe predigt, dein Weg inspiriert. Und das kommt nicht aus dir selbst. Es ist der Heilige Geist, der sich durch dich bewegt, weil er in dir ein williges Herz gefunden hat. Und wenn du bis hierher gelesen hast und dein Herz dabei stark schlägt, dann weiß, das ist kein Zufall. Du trägst die Salbung. Du bist ausgesondert. Und so sehr der Wind auch tobt, nichts kann das auslöschen, was Gott in dich gelegt hat. Das ist das Zeichen derer, die vom Himmel berührt wurden. Ist dir schon aufgefallen, wie sehr dein Leben geistliche Kämpfe anzieht? Manchmal verstehst du selbst nicht, warum der Widerstand so groß ist. Aber das liegt daran, dass du etwas Kostbares in dir trägst. Die Gesalbten Gottes bringen Bewegung in die geistliche Welt. Und deshalb versucht der Feind, dich aufzuhalten, bevor du weiterkommst. Doch Gott hat dich in diesem Kampf nicht allein gelassen. Ein unsichtbarer Schild umgibt dich. Es gibt Verheißungen, die durch Gebet bewahrt sind und sich noch erfüllen werden. Und selbst wenn du nichts spürst, der ganze Himmel bewegt sich zu deinem Gunsten. Du bist nicht einfach irgendjemand. Du bist erwählt. Der Heilige Geist hat dich mitten in der Nacht geweckt. Es gibt Tage, an denen dein Herz ohne erkennbaren Grund heftig schlägt. Das ist Fürbitte. Du reagierst sensibel auf das, was im Himmel geschieht. Der Geist sucht nach offenen Herzen. Und in dir hat er einen Ort gefunden, an dem er wohnen kann. Die Gesalbten gehen durch intensive Prozesse. Es ist, als würden sie im Feuer des Schmerzes und der Hingabe geformt. Aber jede Träne hat einen Sinn. Jedes Schweigen hat Gewicht. Gott bereitet dich vor, etwas Größeres zu tragen. Und das erfordert tiefe, reife und völlige Hingabe. Du hast schon versucht, dich zu entfernen, aber irgendetwas zieht dich immer wieder zurück in die Arme Gottes. Selbst in Momenten, in denen du dich schwach, leer oder verloren gefühlt hast, war da diese sanfte Stimme in dir, die sagte: Ich bin immer noch hier. Diese Stimme ist der Heilige Geist. Und er gibt die Gesalbten nicht auf. Die Salbung, die auf deinem Leben liegt, ist nicht zur Schau gedacht. Sie dient zur Auferbauung. Gott formt dich, damit du eine Antwort bist, wo Schmerz herrscht, ein Licht in der Dunkelheit, Hoffnung inmitten von Mutlosigkeit. Er macht dich zu einem Kanal für Heilung und Befreiung. Deshalb fühlst du, was du fühlst. Deshalb weinst du so, wie du weinst. Vergleiche dich nicht mit anderen. Dein Weg ist ein anderer. Deine Berufung ist einzigartig. Es gibt eine Salbung, die nur du tragen kannst, und sie wurde von Gott selbst für dich bestimmt. Dein Weg wird nicht gewöhnlich sein, weil das, was er durch dich tun wird, außergewöhnlich sein wird. Er schreibt mit dir eine ewige Geschichte. Und selbst wenn du denkst, dass dich niemand sieht, der Himmel sieht dich. Die Engel begleiten dich. Der Geist tritt für dich ein mit unaussprechlichem Seufzen. Kein einziges deiner Gebete wurde vergessen. Kein Ruf ist vergeblich emporgestiegen. Gott wirkt im Verborgenen. Du spürst, dass du nicht zu dieser Welt gehörst. Und das stimmt. In dir ist etwas, das sich nach dem Ewigen sehnt. Die Gesalbten leben mit den Füßen auf der Erde, aber mit dem Herzen im Himmel. Du bist nicht dazu bestimmt, dich diesem Zeitalter anzupassen, sondern dazu, Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Und wenn dein Herz jetzt brennt, dann ist das, weil Gott all das in dir bestätigt. Er hat dich erwählt. Er hat dich ausgesondert. Und er hat dich gesalbt. Du musst nichts erzwingen. Gib dich einfach hin. Die Salbung bewirkt, was menschliche Anstrengung nie erreichen kann. Sie öffnet Türen, zerbricht Ketten und verändert Leben. Hast du schon bemerkt, dass sich manche Menschen in deiner Nähe unwohl fühlen, auch wenn du gar nichts sagst? Nimm es nicht persönlich. Es ist geistlich. Die Salbung auf dir konfrontiert geistige Räume, rüttelt an unsichtbaren Strukturen. Wo du hinkommst, kommt auch der Heilige Geist. und das erschüttert alles, was dem Licht entgegensteht. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben trägt Gewicht. Aber es ist kein Gewicht von Last, es ist das Gewicht der Herrlichkeit. Wenn du einen Raum betrittst, verändert sich die Atmosphäre, weil sich der Himmel durch dich offenbart. Und das geschieht nicht wegen dem, wer du bist, sondern wegen dem, der in dir wohnt. Es ist der Geist, der Wohnung genommen hat. Oft fühlst du dich fremd. Themen, die dich früher interessiert haben, bedeuten dir nichts mehr. Orte, die dich einst angezogen haben, wirken plötzlich leer. Das ist ein Zeichen der Absonderung. Gott richtet deinen Blick neu aus, hebt deine Perspektive an, reinigt deine Sehnsüchte. Du wirst innerlich geheiligt. Du hast nicht nach Größe gestrebt. Im Gegenteil, manchmal fühlst du dich klein angesichts all dessen. Doch genau da handelt Gott. Er zeigt sich in den Demütigen, in denen, die erkennen, dass sie ihn brauchen. Deine Abhängigkeit ist der Ort, an dem die Salbung ruht, und der Heilige Geist liebt gebrochene Herzen. Du musst niemandem etwas beweisen. Die wahre Salbung braucht keine Bühne, kein Mikrofon, kein Rampenlicht. Sie zeigt sich im Verborgenen, in der Fürbitte, in der Fürsorge für andere, im Schweigen der Seele, die Gottes Stimme hört. Wahre Salbung erkennt man an der Frucht, nicht an der Show. Wie oft hast du gedacht, du seist nicht würdig? Wie oft hast du gefragt, warum ich, Herr? Und doch antwortet er dir immer gleich, weil ich dich erwählt habe. Die Salbung hat nichts mit Verdienst zu tun. Es geht um Berufung, es geht um Gnade, es geht um Verfügbarkeit. Er hat dich gesehen, als dich niemand sonst sah. Und egal wie viele Fehler du gemacht hast, die Salbung ist immer noch da. Denn Gott sieht nicht, wie der Mensch sieht. Er schaut auf das Herz, er kennt die Hintergründe. Und selbst im Fall bleibt er beisammen, dir. Denn er weiß genau, was er in dich hineingelegt hat. Und er ist treu, es zu vollenden. Du spürst, wie du stärker zum Gebet gezogen wirst. Dein Geist sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott. Es gibt Momente, da fehlen dir die Worte, da fließen nur Tränen. Und trotzdem weißt du, Gott ist da und hört alles. Das ist Intimität. Das ist der Geist, der dir zeigt, dass du mit dem Himmel verbunden bist. Der Schmerz, den du erlebt hast, war nicht umsonst. Alles hat dazu beigetragen, etwas in dir zu aktivieren. Die Salbung entfaltet sich besonders stark, wenn wir durchs Feuer gehen und daraus mit noch größerer Abhängigkeit von Gott hervorkommen. Jede Narbe, die du trägst, erzählt eine Geschichte von Überwindung und ist eine geistliche Waffe. Wenn du noch Zweifel an deiner Berufung hast, schau nach innen. Sieh, wie sehr du schon verändert wurdest. Sieh, wie dein Herz sensibler, ehrfürchtiger und hingegebener geworden ist. Das ist kein Werk des Menschen. Das ist das Zeichen der Salbung. Du bist ausgesondert, gesalbt, gezeichnet. Und nichts kann auslöschen, was Gott über dein Leben geschrieben hat. Du spürst, dass du nicht mehr im oberflächlichen Leben kannst. Was dich früher geistlich erfüllt hat, reicht dir heute nicht mehr. Das ist Hunger nach Tiefe. Es ist der Geist, der dich in tiefere Gewässer ruft, zu einer echten, intensiveren Hingabe. Er will mehr von dir. Und er selbst ist es, der diesen Wunsch in deinem Herzen weckt. Die Gesalbten bewegen sich nicht wegen Sichtbarkeit, sondern wegen Gehorsam. Oft wird Gott dich bitten, im Verborgenen zu wirken, im Stillen, im Namenlosen. Und auch ohne Applaus, ohne Anerkennung der Menschen wirst du gehorchen. Denn Gottes Stimme ist dir wertvoller geworden als jede Bühne oder Auszeichnung. Der Heilige Geist lehrt dich zu warten. Während die Welt rennt, ruft er dich dazu auf, in ihm zu ruhen. Er zeigt dir, dass sein Timing perfekt ist. Ist dir schon aufgefallen, dass Türen sich nicht öffnen, wenn du versuchst, etwas zu erzwingen? Aber wenn du loslässt und vertraust, beginnt alles zu fließen? Das ist geistliche Reife. Du hast begonnen, Stimmen zu unterscheiden. Du glaubst nicht mehr alles, was du hörst. Du betest, prüfst, wartest ab. Das ist Weisheit von oben. Es ist die Salbung, die dich lehrt, mit Umsicht zu gehen. Denn wer gesalbt ist, wird nicht von Emotionen getrieben, sondern von der Führung des Himmels. In dir ist ein besonderer Eifer. eine tiefe Ehrfurcht vor den Dingen Gottes. Du spürst das Gewicht geistlicher Verantwortung. Das liegt daran, dass du verstanden hast, gesalbt zu sein ist kein Status, es ist Hingabe. Es bedeutet, mit ganzem Herzen zu leben, ohne zwischen Himmel und Welt zu schwanken. Vielleicht hattest du schon Momente, in denen du alles hinschmeißen wolltest, aber irgendetwas hat dich immer wieder weitermachen lassen. Selbst erschöpft, selbst ohne Antworten, bist du geblieben. Das ist keine Sturheit. Das ist Ausdauer, die vom Geist geboren wurde. Es ist die Kraft, die von Gott kommt, wenn deine eigene zu Ende ist. Es ist seine Hand, die dich innerlich trägt. Du bist für andere zur Antwort geworden, ohne es zu merken. Eine Umarmung, ein Wort, ein Gebet und Herzen wurden berührt. Das ist Salbung. Es ist der Geist, der durch dich fließt, um andere zu erreichen. Gott braucht keine perfekten Werkzeuge, er braucht verfügbare. Und genau das bist du für ihn gewesen. Viele verstehen nicht, was du durchlebst. Manchmal kannst du selbst kaum erklären, was du fühlst. Doch das liegt daran, dass die Salbung auf dir geistlich ist und nur geistlich erkannt werden kann. Lass dich nicht entmutigen, wenn du nicht verstanden wirst. Selbst Jesus wurde nicht verstanden. Bleib treu. Der Himmel versteht dich. Du hast gelernt, Gottes Stimme in den kleinen Dingen zu hören. Ein Schweigen, ein inneres Unbehagen, ein Vers, der dich trifft. All das sind Zeichen geworden. Du brauchst keine lauten Bestätigungen mehr. Die Intimität hat deine Wahrnehmung geschärft. Du hast gelernt zu erkennen, wann er spricht. Und das ist eines der schönsten Merkmale der Salbung, die Sensibilität. Die Fähigkeit, Gott zu hören, wenn sonst niemand hört. Dinge zu sehen, die anderen verborgen bleiben. Zu erkennen, was unter der Oberfläche liegt. Das ist unendlich kostbar. Und wenn du das gerade erlebst, dann wisse, du wirst direkt vom Geist Gottes geführt. Wenn Gott jemanden aussortiert, dann begleitet er auch den Prozess. So schwer der Weg auch scheinen mag, er formt etwas Ewiges in dir. Der Apostel Paulus schrieb, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Römer 11, 29. Das bedeutet, auch an deinen schwächsten Tagen bleibt die Salbung. Denn sie kommt von Gott und niemand kann sie dir nehmen. Du spürst diesen inneren Drang, mitten in Gottes Willen zu leben. Etwas in dir will sich nicht mehr mit geistlicher Bequemlichkeit zufrieden geben. Diese Unruhe ist göttlich. Es ist der Geist, der dich wachrüttelt für eine neue Zeit. So wie es in Philipper 1,6 heißt, ich bin überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch begonnen hat, es auch vollenden wird bis zum Tag Christi Jesu. Diejenigen, die Salbung tragen, gehen durch Drücke, die andere nicht nachvollziehen können. Doch das Wort Gottes versichert, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hat mein Herz vertraut und mir wurde geholfen. Psalm 28,7. Du wirst nicht zerdrückt, du wirst vorbereitet. Da wird etwas sehr Kostbares in dir geboren. Du hast gelernt, die Stille zu schätzen. Die Welt schreit, aber Gott flüstert. Und gerade in diesen leisen Momenten hast du Richtung gefunden. Die Bibel erinnert uns, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46,11. Mitten im Chaos bleibt Gottes Stimme deutlich, für die, deren Ohren durch Intimität geschult wurden. Die Menschen um dich herum sehen vielleicht nicht, wie sehr du innerlich gewachsen bist. Aber Gott sieht es. Er kennt jede verborgene Träne, jede stille Entscheidung zur Hingabe. Wie es in 1. Samuel 16,7 heißt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz. Und genau auf dieses Herz ruht die Salbung. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben wird immer sichtbarer. Selbst in einfachen Gesprächen spürst du, wie etwas vom Himmel durch dich fließt. Das erfüllt, was Jesus sagte. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1,8. Dein Leben wird zu einem lebendigen Zeugnis. In dir ist eine neue Sensibilität entstanden. Ein Bewusstsein dafür, dass alles, was du tust, Gott ehren soll. Das ist eine Frucht der Salbung. So steht es geschrieben. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand belehre. 1. Johannes 2, die 27. Der Geist selbst ist dein Lehrer geworden. Du hast begonnen, Offenbarungen zu erleben, die dir früher verborgen waren. Das Wort trifft dich jetzt tiefer. Verse springen dir förmlich ins Herz. Es ist, als ob der Geist jede Zeile für deine Seele auslegt. Das ist die erfüllte Verheißung. Er wird euch in alle Wahrheit leiten, Johannes 16, 13. Und genau das tut er. Die Salbung ist nicht nur ein Zeichen, sie ist eine Befähigung. Sie macht dich fähig, Dinge zu tun, die du aus eigener Kraft nie schaffen würdest. Paulus bestätigt das. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. 2. Korinther 3, 5. Er ist es, der durch dich wirkt. Und selbst wenn du dich nicht würdig fühlst, denk daran. Niemand ist aus sich selbst heraus würdig. Es ist die Gnade, die uns befähigt. Es ist das Kreuz, das uns qualifiziert. Sondern das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen beschäme. 1. Korinther 1, 27. Wenn du dich klein fühlst, dann weiß, du bist genau da, wo Gott dich haben will. Ist dir schon aufgefallen, dass die schwersten Momente deines Lebens oft zu den geistlich tiefsten geworden sind? Das ist kein Zufall, das ist ein Muster des Himmels. Die Salbung wird im Schmerz geschliffen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Römer 8, 18. Was kommt, ist größer, als du es dir vorstellen kannst. Mitten in der Wüste hast du gelernt, zu vertrauen. Als niemand mehr da war, blieb Gott. Als alles trocken schien, wurde seine Gegenwart zum lebendigen Wasser für deine Seele. Und Mose war 40 Jahre in der Wüste, bis die von Gott bestimmte Zeit kam. Apostelgeschichte 37. Und vielleicht nähert sich auch für dich diese bestimmte Zeit. Du hast gelernt zu schweigen, obwohl in dir alles danach schrie, etwas zu sagen. Du hast dich entschieden zu beten, statt zu streiten. Zu vergeben, statt dich zu rächen. Das ist geistliche Reife. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Johannes 3, 6. Und was in dir geboren wird, kommt vom Geist. Wie oft hast du dich unsichtbar gefühlt? Als würden deine Gebete ins Leere gehen. Doch das Wort versichert uns, die Augen des Herrn sind auf die Gerechten gerichtet und seine Ohren auf ihr Schreien. Psalm 34 und 16. Nichts bleibt Gott verborgen, weder deine Tränen noch dein Schweigen. Gottes Träume für dich sind größer, als du es dir jemals zutrauen würdest. Und das ist gut so, denn er beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. 1. Thessalonicher 5, 24. Zweifel nicht. Wenn er es gesagt hat, wird er es selbst erfüllen. Du beginnst Früchte zu sehen. Menschen werden berührt. Worte, die du sprichst, tragen Autorität. Situationen verändern sich. Nach deinem Gebet. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Salbung in dir aktiv ist. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, 20. Und die Früchte des Geistes kann man nicht produzieren. Sie werden sichtbar durch sein Wirken. Der Heilige Geist hat dich den Wert des Verborgenen gelehrt. Diese stillen Momente mit Gott sind für dich kostbarer geworden als alles andere. Wenn du aber betest, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Matthäus 6, 6. Dort werden die Gesalbten geformt. Du wirst nicht mehr von menschlicher Anerkennung bewegt. Du lebst nicht mehr für Applaus. Dein Ziel ist es jetzt, Gott zu gefallen. Suche ich denn jetzt Menschen zu gefallen oder Gott? Galater 1, 10. Das ist ein klares Zeichen dafür, dass der Geist deine Identität formt. Du weißt, woher dein Auftrag kommt. Selbst wenn es so aussieht, als würde nichts geschehen, Gott ist am Werk. Er ist ein Gott der Details, der leisen Prozesse und tiefen inneren Veränderungen. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Psalm 126, 5. Deine Ernte ist auf dem Weg, und sie wird reich sein, Denn das, was du trägst, ist echt. Und wenn du bis hierher gelesen hast und dein Herz dabei brennt, dann wisse, Gott ruft dich zu einer tieferen Hingabe. Er sagt, vertrau mir, ich bin bei dir. Ich habe nicht vergessen, was ich dir verheißen habe. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Matthäus 28, 20. Diese Verheißung lebt. Und sie gilt dir. Du trittst in eine Zeit ein, in der alles, was im Verborgenen gewachsen ist, beginnen wird, Frucht zu bringen. Die Prozesse, die endlos schienen, bekommen nun Sinn. Denn Gott verschwendet keinen Schmerz, kein Schweigen, kein Warten. Alles hat seine bestimmte Zeit und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Prediger 3,1. Und deine Zeit, sie kommt. Die Salbung auf deinem Leben bringt Verantwortung mit sich. Sie ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Gewicht der Herrlichkeit. Deshalb bereitet dich Gott so gründlich vor, bevor er dich sichtbar macht. Er schützt dich vor Orten, an denen deine innere Stärke noch nicht ausreichen würde. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Mühen fügt ihm nichts hinzu. Sprüche 10, 22. Er will dich führen, aber ohne dass du dich dabei verlierst. Du hast eine tiefere Ehrfurcht vor Gott entwickelt. Kein lähmender Schrecken, sondern eine heilige Achtung. Eine innere Haltung, die dich jede Handlung, jedes Wort und jeden Gedanken abwägen lässt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sprüche 9, 10. Und diese Weisheit leitet nun deine Schritte mit Beständigkeit. Seine Gegenwart ist zu deiner Priorität geworden. Es zählt nicht mehr, was du verlierst, solange du ihn nicht verlierst. Du verstehst jetzt, was David meinte, als er sagte, »Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir«, Psalm 51, 13, »denn ohne ihn hat nichts Bestand. Du bist sensibler für die Nöte anderer geworden. Manchmal berührt dich etwas so tief, dass du für Menschen weinst, die du nicht einmal kennst. Das ist Fürbitte. Es ist der Heilige Geist, der dich fühlen lässt, was Gott fühlt. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, 2. Diese Empathie kommt von der Salbung. Der Herr lehrt dich, im Sturm zur Ruhe zu kommen. Die Probleme sind nicht verschwunden. Aber deine Haltung hat sich verändert. Du hast gelernt, zu vertrauen. Ich liege und schlafe ganz in Frieden. Denn du, Herr, allein lässt mich sicher wohnen. Psalm 4, 9. Dieser Friede, der alles Verstehen übersteigt, ist Frucht der Nähe zu ihm. Du beginnst, Gottes Wirken in kleinen Details zu erkennen, eine Begegnung, ein Satz, ein Lied, und du weißt, das war der Herr. Deine geistliche Wahrnehmung ist schärfer geworden. Der Geistliche aber beurteilt alles richtig. 1. Korinther 2, 15. Das ist eines der deutlichsten Zeichen der Salbung auf einem Leben. Menschen kommen zu dir. Sie suchen Rat, Gebet, Orientierung. Und manchmal fragst du dich, warum gerade ich? Weil Gott dich als Antwort gebraucht. Und der Herr wird dich immer da führen. Jesaja 58, 11. Er leitet dich, damit durch dich auch andere geleitet werden. Du wirst mit dem Willen Gottes in Einklang gebracht. Dinge, die dich früher angezogen haben, stoßen dich jetzt ab. Und was früher schwer loszulassen war, gibst du heute mit Frieden ab. Das ist echte Veränderung. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Römer 12, 2. Der Geist ist es, der dein Inneres neu ausrichtet, und tief in dir spürst du, dass du für etwas Großes vorbereitet wirst. Etwas, das du noch nicht ganz greifen kannst, das dich aber ruft. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. 1. Korinther 2, 9. Und was er für dich bereitet hat, das kann niemand aufhalten. Wahrer Dienst wächst aus Demut. Er braucht keine Titel und kein Rampenlicht. Jesus, der Sohn Gottes, hat uns das gezeigt, als er den Jüngern die Füße wusch. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, 15. Dienen heißt, sich aus Liebe zu beugen. Es bedeutet, mit Taten das auszudrücken, was Worte nicht sagen können. Nehemia war nur ein Mundschenk, aber sein Herz brannte für Gott. Er sah das Leid des Volkes und antwortete mit Taten. Lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger in Schande dastehen. Nehemia 2,17. Sein Geschenk war nicht, sichtbare Wunder zu tun, sondern mit Mut zu führen. Und genau das hat nicht nur die Mauern, sondern auch den Glauben einer ganzen Nation wiederhergestellt. Vielleicht hast du keine große Plattform. Aber wenn dein Herz bereit ist, kann Gott dich jetzt schon gebrauchen. Erinnerst du dich an den Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen? Es war alles, was er hatte. Doch in den Händen Jesu wurde es zu einem Wunder für Tausende. Doch was ist das für so viele? Johannes 6,9. In Christus wird weniges zu viel. Vielleicht fühlst du dich klein, gewöhnlich, übersehen. Doch Gott sieht dein Herz. Und genau dort gießt er die Salbung aus. Denn Gottes Werk beginnt nicht mit den Starken, sondern mit den Bereiten. Er braucht keine Fähigkeiten, sondern Hingabe. Wie bei Mose, der trotz seiner Unsicherheit hörte, ich will mit dir sein. 2. Mose 4,12. Die geistlichen Gaben, die du trägst, sind keine Dekoration. Sie sind Werkzeuge des Himmels. Sie dienen dazu, zu helfen, aufzubauen, zu heilen, zu trösten, zu verändern. Und wie Paulus sagte, entfache die Gabe Gottes, die in dir ist. 2. Timotheus 1,6. Gaben müssen aktiviert, angewendet und im Glauben gebraucht werden, mit Ziel und Absicht. Vergrabe das Talent, das Gott dir gegeben hat, nicht. Versteck dein Licht nicht. Das Gleichnis von den Talenten lehrt uns, die Angst zu versagen darf. Dich nicht lähmen. Du böser und fauler Knecht. Matthäus 25,26. Gott erwartet, dass du ihm genug vertraust, um mit dem zu handeln, was du empfangen hast. Und wenn du durch Schmerzen, Verluste oder Krankheit gehst, wisse, auch das gehört zum Prozess. Hiob verlor alles, doch er hielt an seinem Glauben fest. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Hiob 1,21. Am Ende wurde ihm alles doppelt zurückgegeben. Die zukünftige Herrlichkeit ist größer als der gegenwärtige Schmerz. Paulus schrieb, darum werden wir nicht müde, denn unsere jetzigen Leiden bringen uns eine unermesslich große und ewige Herrlichkeit. 2. Korinther 4,16, 17. Du wirst innerlich vorbereitet. Während das Äußere vergeht, wird dein Inneres Tag für Tag erneuert. Die Salbung ist kein Schlusspunkt. Sie ist der Anfang einer Reise der Veränderung. Sie endet nicht mit dem Empfang einer Gabe. Sie beginnt, wenn du dich entscheidest, sie zur Ehre Gottes einzusetzen. Der, der in euch das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Philipper 1,6. Das ist Prozess. Das ist Glaube. Das ist ein Leben mit Ziel. Und jetzt, nach allem, was offenbart wurde, halte für einen Moment inne und denke nach. Findest du dich in diesen Zeichen wieder? Wenn ja, dann ist das kein Zufall. Gott ruft dich zu mehr. Dazu, das zu leben, was im Himmel geplant wurde, noch bevor du geboren wurdest. Sag ja, übergib dich und erlaube dem Geist Gottes, in dir zu vollenden, was er selbst begonnen hat. Was Gott in deinem Leben begonnen hat, endet nicht hier. Jeder Prozess, jede Hingabe, jeder Schritt im Glauben wurde vom Himmel gesehen. Vielleicht hast du nicht alles verstanden, aber du hast vertraut. Und das ist kostbar in Gottes Augen. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Jeremia 17,7. Dein Vertrauen wird geehrt. Die Salbung auf deinem Leben ist keine Emotion. Sie ist ein geistliches Zeichen. Etwas, das dich auszeichnet. Nicht, weil du besser bist, sondern weil du ausgesondert wurdest. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliger Stamm, ein Volk zum Eigentum. 1. Petrus 2,9. Du trägst einen himmlischen Auftrag. Viele sehen noch nicht, was Gott in dir tut. Aber das begrenzt dich nicht. Denn die größten Bewegungen Gottes beginnen im Unsichtbaren, bevor sie im Sichtbaren erscheinen. Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Johannes 13-7. Vertraue. Der Himmel wird dich noch überraschen. Und genau jetzt, in diesem Moment, berührt der Heilige Geist Herzen. Etwas brennt in dir. Ein Sitzmeion, Ruf, eine Erinnerung, eine Bestätigung. Gott sagt, ich bin hier. Und wie es geschrieben steht, rufe mich an, dann will ich dir antworten und dir große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Jeremia 33,3. Jetzt ist die Zeit zu rufen. Wollen wir beten? Herr, im Namen Jesu bete ich für jedes Leben, das diese Botschaft hört. Heiliger Geist, bestätige im Herzen dieser Person die Salbung, die du bereits über sie ausgegossen hast. Lass jedes Zeichen erkannt werden. Jede Verheißung in Erinnerung kommen. Jeden Schmerz sich in Herrlichkeit verwandeln. Gott, richte die Müden auf. Wecke die Schlafenden. Stärke die, die im Kampf stehen. Lass sie erkennen, dass sie nicht allein sind. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. 2. Mose 14,14. Lass deine Gegenwart jetzt den Raum erfüllen und Frieden, Trost und Orientierung bringen. Erneuere Träume. Stelle Glauben wieder her. Entzünde das Feuer neu. Wo Zweifel ist, bring Gewissheit. Wo Angst herrscht, lass Mut entstehen. Wo Schmerz ist, bring Heilung. Heiliger Geist, übernimm die Kontrolle über alles. Präge dieses Leben mit einer so tiefen Begegnung, dass nichts mehr so bleibt wie zuvor. Lass dies eine neue Zeit sein, eine geistliche Wende, eine Phase der Offenbarung. Lass jede Widerkraft niederfallen und deinen Willen geschehen. Gott, zeige, dass du es warst, der berufen, gesalbt und bis hierher getragen hat. Und zeige, dass noch viel mehr kommen wird. Im Namen Jesu. Amen. Wenn all das, was du bis hierher gehört hast, dein Herz berührt hat, dann versteh. Das ist kein Zufall. Es ist Antwort. Es ist der Heilige Geist, der in deinem Innersten flüstert, ich habe dich erwählt. Ich habe dich gesalbt. Das Wort sagt in 2. Korinther 1,21-22, Gott aber ist's, der uns mit euch fest gegründet hat in Christus und uns gesalbt hat. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Gott aber ist es, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben, als Garantie für das, was noch kommt. Gott hat dich nicht nur erwählt. Er hat dich versiegelt. Er hat ein ewiges Zeichen auf dich gelegt. Diese Salbung, die in dir brennt, die dich tief berührt, die deine innersten Gefühle bewegt, sie ist die Bestätigung, dass der Himmel dich als Eigentum des Vaters anerkennt. Spür das, nicht als Pflicht, sondern wie eine Umarmung, eine Erleichterung, eine stille Gewissheit, die deine Seele durchdringt und sagt, du gehörst dazu. Das ist die Salbung, die tröstet, die stärkt, die deine Identität bestätigt. Und wenn dein Herz jetzt in Frieden ist, wenn deine Augen sich irgendwann mit Tränen gefüllt haben, wenn eine Erinnerung dein Innerstes berührt hat, dann glaube, es war Gott selbst, der dir bestätigt hat, dass du sein bist. Du musst nicht alles verstehen. Du musst niemandem etwas beweisen. Die Salbung spricht für dich. Der Himmel sieht dich. Der Geist führt dich. Und was er in dir begonnen hat, das wird er auch vollenden, bis zum Ende. Wenn diese Botschaft dein Herz berührt hat, like dieses Video, teile es mit jemandem, der es hören muss, und abonniere den Kanal, um weiterhin Inhalte zu empfangen, die deinen Glauben stärken. Hier hat Gottes Gegenwart oberste Priorität. Möge der Heilige Geist weiter zu dir sprechen. Heute, morgen und für immer –